Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App. Wer hätte es gedacht? Und zwar einem Browser. Für bei Browsern nochmal die Erwähnung, was ja eigentlich immer das Problem ist, den Browser und Mailprogramm etc. kann man natürlich unter iOS nicht verändern. Und solange das so bleibt, werde ich wahrscheinlich doch immer eher bei Safari bleiben. Die App heißt Maxon oder Maxon Web Browser, das beste Cloud-Surf-Erlebnis, schnell, sicher, viele benutzerfreundliche Funktionen. Ist eine Universal-App, ist gratis, ist 25,3 MB groß und die aktuelle Versionsnummer ist 4.8.3. Ich lese aus der Beschreibung vor, was denn möglich ist mit dem Browser. Der Internetbrowser ist der weltweit schnellste und intelligenteste Internetbrowser. Schnell, sicher, clever und macht Spaß. Ja, er ist okay, würde ich sagen, dazu. Aber gut, das sehen natürlich alle Leute anders. Der Internetbrowser ist mit coolen Funktionen ausgerüstet, wie Cloud-Synchronisierung. Ihre Lesezeichen-Favoriten begleiten Sie überall mithin. Funktioniert. Fähigkeiten des Privatsurfens zum Surfen ohne Speicherung von Dateien im Browserverlauf. Funktioniert. Der Lesemodus, großartiges Leseerlebnis mit Werbungsfilterung, perfekt für das Lesen von Nachrichten und Geschichten. Funktioniert. Unfassbare Geschwindigkeit, blitzschnelles mobiles Surfen im Internet. Gut, da habe ich jetzt nicht irgendwie einen Unterschied gefunden zu Opera oder Firefox oder auch Safari. Der Browser ist absolut kostenlos und zeigt keine Werbung an. Stimmt, es gibt einen Schnellzugriff zu den besten Seiten im Internet. Stimmt, es gibt einen Download-Manager, erleichtert das Sortieren, Planen und Auffinden der benötigten Downloads. Klappt und es gibt Tab-Surfen. Leistungsstatus, Tab-Management, mit dem Ihr Handy-Display auf maximale Nutzung eingestellt wird. Ebenfalls habt ihr auch noch einen Vollbildmodus, wenn ihr surft. Einfach nach oben wischen die Seite und schon aktiviert er sich automatisch. Der Browser funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Es gibt die Favoriten, Synchronisierung, was ich eben sagte. Ihr habt Zugriff auf, ihr könnt Websites sharen über Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert auch, bietet für mich aber persönlich nicht jetzt irgendwas, was mich so wirklich flasht. Unter Android wäre das vielleicht anders, wenn ich den als meinen Standardbrowser einstellen könnte. Unter iOS ist das halt irgendwie, so leid es mir tut, eigentlich nur ein Browser von vielen da draußen. Da kostenlos ist, könnt ihr ihn euch, wenn ihr irgendwie das Interesse verspürt, was anderes zu nutzen als Safari oder vielleicht Chrome, könnt ihr es natürlich einfach mal runterladen. Vielleicht, so ganz vielleicht, ist das ja was für euch. Einfach mal, wie gesagt, verkehrt machen. Gratis könnt ihr ja nichts. Ich sag danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.